Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Skopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, also Köthen, Wörlitz. Ich sitze mit Petra an einem lauschigen Sommerabend am August-Bebel-Platz und ich weiß ja, dass du ziemlich viel auch unterwegs bist in Halle. Und deshalb möchte ich mich mit dir über das kulturelle Leben von Halle unterhalten. Wo gehst du so hin? Was sind so deine Orte? Also wichtig ist bei diesem Wetter natürlich draußen sitzen. Oft gehe ich eigentlich gar nicht so weit weg von zu Hause. Ich wohne im Paulusviertel und in der Woche, wenn man doch mal abends mal nicht zu Hause sitzen will, dann ist das Kolonnoches eine meiner Anlaufstellen. Oder nach dem Sport mal schnell auf dem Absacker zu trinken, ist das eine gute Anlaufstelle für mich, weil ich dort vom wohne. Sport gehst du zum Kolonnoches? Ja, ich spiele dienstags in der Silberhöhe mein Elisabeth-Gymnasium Basketball und dann fahren wir danach gegen 10 und auf dem Weg halten wir dort an. Aber das haben wir ja schon festgestellt, das ist ja, wo man also eben ab 10 dann drin sitzen muss. Ne? Das ist, eigentlich schließt das so bei Hochsommer. Im Wind, das ist richtig, genau. Im Sommer suchen wir uns dann öfter das Polo in August hier gegenüber aus, weil es einfach nett ist. Ansonsten bin ich auch ganz gern auf der Peisnitz unten an der Saale und dann hat man mal was mit oder auch was Wunderschönes, mal schnell eine Flasche Wein und Picknick und mal auf dem Paulusberg, an die Pauluskirche, sitzt man wunderschön, es ist traumhaft, dort kann man auch wunderschöne laue Sommerabende verbringen. Wie ist denn das, wenn du jetzt so über Peisnitz und Paulusberg erzählst, ist ja der Hasenberg, habe ich ja auch erst gelernt. Richtig. Das sind ja so öffentliche Plätze und da gibt es ja immer, das poppt immer mal wieder auf. Also vor allen Dingen, wenn hier diese Abi-Abschluss oder letzter Schultag sind, wie viel Müll da liegt. Oh ja, ich finde es schon, das ist ein Problem. Und ich verstehe es nicht, warum nicht jeder, der was hinterlässt, das wieder mitnimmt. Auf der anderen Seite sagen wir, wäre es vielleicht auch kein Problem, einfach mal eine etwas größere Tonne durch die Stadt oder vielleicht mal an diesen bestimmten Plätzen, gerade auf der Peisnitz, hinstellen zu lassen. Da reichen eben so normalen Mülltonnen halt nicht aus. Die sind ja oft dann auch so heillos schon wieder überfüllt, dass es dann natürlich oft daneben liegt. Und dann sieht es ja genauso schlimm aus, als wenn es irgendwo liegen gelassen wird. Wenn ich früh morgens manchmal nach einem Event auf Arbeit fahre und ich fahre jeden Morgen über die Peisnitz mit dem Fahrrad und fahre dann so halb Tafel ab im Teil Peisnitz, es sieht nicht wirklich schön aus. Es sieht nicht ein. Klar, es ist noch früh am Morgen, aber selbst da denke ich mir, und die Stadt weiß ja, wenn auch Großveranstaltungen sind, sollte man einfach mal auch von seiner Stadt früh um 6 oder sowas mal Leute hinschicken, die das vielleicht dann schon, dass vielleicht wieder alles sauber ist. Also du siehst auch die Stadtverwaltung da eher in der Verantwortung? Weil es na, beide, ja, also auf definitiv beide Seiten. Also ich glaube, also zumindest wenn ich jetzt mit Freunden mich da hinsetzen würde, ich weiß genau, ich würde es wieder mitnehmen und sowas. Ja, es gibt ja so beide Haltungen, ne? Also Hufeisensee haben wir ja ähnliches Thema, ne? Ja. Wo man sagt, okay, wir müssen die Menschen mehr in erziehen, weil auch wenn da größere Tonnen wären, die würden es trotzdem liegen lassen und nicht wegbringen. Ne? Und die anderen sagen, nee, aber die Stadt ist schon aufgefordert, also das ist ein öffentlicher Raum, dafür zu sorgen und dann würden die Leute das auch machen. Also du denkst aber schon auch, ne, wenn die Tonnen dastehen würden? Ich glaube schon, da ist schon, also die Stadt gibt den Platz frei für so Dinge, die dort sind und dann muss auch dafür sorgen, ein bisschen, dass man die Möglichkeit hat. Weiß ich gar nicht, also, ist es eigentlich offiziell erlaubt, auf der Peisnitz zu grillen? Ich glaube ja. Keine Ahnung, glaube ich. Also ich würde das jetzt unterschreiben. Was sicherlich am Hufeisensee zum Beispiel nicht so sein wird. Ja. Wobei, es gibt auch eine offizielle Liegewiese. Das weiß ich. Also Hufeisensee ist übrigens wunderschön zum Schwimmen. Absolut. Also da war ich erst gestern Abend wieder. Also finde ich wirklich wunderschön. Schade, dass er offiziell nicht zum Schwimmen freigegeben wird. Naja, wegen der Belastung. Wegen der Belastung. Zurück zur Kultur. Was jetzt kürzlich in der Zeitung stand, ist die Geschichte Maritim. Da war ja jetzt ganz lange Asylbewerberunterkunft oder für sowas wie Erstaufnahmestelle. Ja. Dann gab es jetzt die Idee, darin ein Theaterfestival zu machen. Hast du davon gehört? Siehst du, davon habe ich nichts gehört. Das ist mir jetzt neu. Also die Idee gab es, dass da das, ich glaube, das neue Theater sich dafür interessiert hat, da so ein kleines Festival zu machen, in den Räumen drin zu spielen. Ja, gleich mal die Frage, was hältst du von so einer Idee? Ja, also, würde ich komplett unterstützen, würde ich bestimmt garantiert hingehen. Toll, immer wieder neue Spielstätten zu entdecken, auch mal woanders zu spielen. Das ist doch das Beste, was auch ja, so eine Stadt auszeichnet, finde ich. Und finde, das zeichnet auch Halle also aus, finde ich. Also sie versucht ja doch, die verschiedenen Theater und sowas immer mal an verschiedenen Spielstätten irgendwo neue Location zu finden, um dort Theater zu machen, finde ich. Hast du das damals in Neustadt gesehen? Das gab es ja auch schon mal. Ne? Das Thalia-Theater hat ja in dieser einen Scheibe... In der Scheibe. Ich weiß davon, ich war selber nicht dort, weiß das nur wirklich vom Erzählen. Also Theater an ungewöhnlichen Orten würde dich schon interessieren. Jetzt hat die Stadt gesagt, sie hat kein Geld, sie kann das nicht fördern. Das Festival wird ausfallen. Ist schade, ja. Das hört man immer wieder, dass Leute für die Kultur immer weniger Geld da ist. Kein Geld dafür nicht da ist. Ja. Wie empfindest du das? Gibt es genug Kultur? Gibt es genug Theater in Halle? Wann warst du das letzte Mal im Theater? Wann mache ich das letzte Mal? Es ist schon ein Weilchen her. Wann mache ich das letzte Mal im Theater? Ich war das letzte Mal zwar nicht im Theater, aber zum Woman in Jazz im Opernhaus. Das war total toll. Also fand ich schon fantastisch. Ansonsten im reinen Theater ist schon ein bisschen länger her. Wenn gehe ich meistens doch Theater ins NT oder wenn jetzt die Sommertheater draußen geht, mal in der Moritzburg oder auf der Burg Giebichenstein, sind ja doch die verschiedenen auch. Also bist du eigentlich auch eher eine Theatergängerin, die also nicht in das Haus geht, sondern vor allen Dingen, wenn das Theater irgendwo anders spielt? Ne? Also ja, schon irgendwo. Ich glaube gerade, weil im Sommer, wenn es schön ist, so wenn es draußen ist und sowas, man ist, ich glaube, ich bin auch im Sommer viel länger unterwegs als jetzt in der Woche als im Winter. Ja. Dann ist also, weißt du selbst, mache ich auch viel Sport, dann kommst du eben erst zwei Tage in der Woche, erst abends um 8 nach Hause, naja, dann wird auch nicht mehr so viel, ja. Und in den Sommermonaten nutzt man auch viel mehr, finde ich auch, also die Abende auch, nicht nur die Wochenenden, sondern auch die Abende. Wir haben gerade Essen bekommen, wir essen nebenbei, ne? Wir haben hier Tapas uns bringen lassen. Und ich frage dich aber jetzt noch trotzdem weiter. Ich habe nämlich kürzlich noch eine andere Meldung gelesen, also das fand ich eher sehr hübsch. Und zwar das neue Finanzamt ist ja fertig an der Spitze, also ist schon eine Weile fertig, jetzt ist da auch dieses Hotel fertig. Und dann gab es die Idee, und jetzt weiß ich gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber da sollte auch Kunst installiert werden auf dem Innenhof. Und zwar ein Glitzerschwein. Sag ich mal, also ein riesengroßes... Stimmt, das habe ich in der Kleine auch gelesen. Da war auch ein Bild, glaube ich, drin. Ja, das Bild fand ich ja toll. Skurril ein bisschen oder sowas, oder? Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das, installiert wird oder nicht, weil darüber gab es jetzt auch wieder große Aufregung. Boah, das kann man doch nicht machen, wie teuer das ist. Jetzt sind wir so bei dem Thema Kunst im Raum, also mal abgesehen von diesem Glitzerschwein. Ne? Es gibt es ja auch an anderen Stellen, Kunst im öffentlichen Raum, also sowas wie bei der Currybude. Figuren, ja. Sowas. Oder gucken wir uns den Brunnen am Hallmarkt an, das ist ja auch Kunst am Bau oder und so weiter und so fort. Ich bin nun viel draußen, gehe durch die Heide, die Skulpturen, die leider dann oft dann auch leider immer mal wieder zerstört werden. Also, aber die Holzskulpturen, die in der Heide, sowas, ja, wenn man dort spazieren geht oder steht, das ist natürlich schon. Aber es ist ja logisch, dass das Geld kostet. Ja? Das ist jetzt, das muss sich eine Stadt oder eine Gesellschaft auch leisten. Richtig, ja. Kultur kostet halt, es kostet, das ist schon richtig. Und ich finde aber, das muss sich eine Stadt einfach leisten. Das muss irgendwo mit abtun eben allen, weil letztendlich, davon zehren ja auch letztendlich die Menschen in der Stadt oder sowas. Ja, und wer, ich meine, also wenn jetzt die ganzen Sommer die Cafés und Dings nicht wären, wenn diese Installationen nicht wären und sowas, die Leute würden ja immer trister durch die Straße gehen oder sowas. Ja. Und so gehen die Leute vielleicht auch viel aufmerksamer durch die Straße und letztendlich wird das auch nach außen getragen letztendlich und davon spricht man dann auch woanders, nicht nur in Halle. Mhm. Und letztendlich, Halle hat ja schon, glaube ich, ein Problem mit seinem Lobby nach mitunter. In den Rest mitunter oder sowas, ja. Und von der Warte her, finde ich, sowas trägt dazu bei, um auch die Stadt für andere attraktiv zu machen. Und da sind wir bei der Außenwirkung. Kulturhauptstadt Halle, ich frage jetzt nicht, ob es sich bewerben soll oder so. Fühlst du, dass Halle eine Kulturstadt ist, eine Kulturhauptstadt? Also ich denke, für die Größe von Halle insgesamt, glaube ich, muss sich Halle letztendlich nicht verstecken mit den kulturellen Möglichkeiten, die es in Halle gibt. Mhm. Mit Theater, Kino und Oper, also würde ich jetzt unterschreiben. So. Kulturhauptstadt, glaube, das ist ja gleich mal schon wieder was ganz anderes, weiß ich nicht, ob ich dafür bewerben sollte, aber an sich, ansonsten. Kennst du Städte, bei denen du findest, Die machen das besser, was Kultur angeht? Oder die Vermarktung von Kultur oder die Sichtbarkeit von Kultur? Okay, ich glaube, das ist schwierig zu vergleichen. Zumindest, ich bin jetzt nicht so, ich komme jetzt nicht so viel rum jetzt in Deutschland. Und wenn, müsste man jetzt der Städte vergleichen, ungefähr, die auch vielleicht auch die gleiche Größe haben oder sowas, wie Halle oder sowas, ja? Ich frage ja bewusst provozierend. Mhm. Aber Kultur, zu Kultur gehört meiner Meinung nach auch Sport. Ist Halle eine Sportstadt? Also du machst ja Sport, hast du ja schon erwähnt. Frag mal einen Fußballer, ob er eine Sportstadt ist. Naja, Fußball ist jetzt ein Sport. Ne? Wir haben uns ein Stadion geleistet. Wir haben uns ein Stadion geleistet, ja. Also misst sich das nur an Erfolgen? Also würde ich das jetzt leider ist, also nicht mal an Erfolgen, weil ich meine, ich würde jetzt den AfD nicht als erfolgreiche Fußballmannschaft hinstellen, ja, letztendlich. Also sollte sich so eine Sportstadt nicht nur an Erfolgen messen, aber leider ist es in Halle, glaube ich, für die breite Öffentlichkeit oder für das breite Spektrum, glaube ich, auch nicht so geschaffen. Und ich glaube, das macht es manchmal durch so einen Fußballverein, der letztendlich so einen Himmel einfach kaputt an das andere. Ja? Also es gibt halt bestimmt ganz viele, die Sport machen, die auch interessanten Sport machen. Das ist aber eben nicht unbedingt so öffentlichkeitswirksam. Okay, also das heißt im Umkehrschluss, hier ist ein bisschen zu sehr Fokus auf Mainstream-Sportarten wie zum Beispiel Fußball oder sowas oder wer jetzt gerade erfolgreich ist, statt die Breite. Ja, finde ich schon. Ja. Was machst du für Sport? Also du hast gesagt Volleyball? Nee, Volleyball nicht, Basketball. Basketball. Was ich spiele einmal in der Woche Basketball, genau. Und bin ansonsten. Das muss man ja im Verein machen, ne? Da muss man richtig eine Mannschaft haben. Da brauchen wir ja eine Halle und alles. Ja, also es ist schon, ist Spaß. Wir sind ein Mixteam. Wir sind dem USV angeschlossen und das ist gewachsen von Elternteam, wo die Kinder alle mal Basketball gespielt haben. Ja, und wir treffen uns einmal in der Woche und spielen dann eine Stunde zusammen. Und man braucht natürlich eine Halle. Ist was, es auch nicht, früher hatten wir ja über die Stadt verteilt ja die Hallen, aber es gibt ja nie genug Hallen. Und darum haben wir uns jetzt eingemietet ins Elisabeth-Gymnasium. Die haben dort eine Sporthalle, wo man sich dann einmieten kann und dann muss man schon einen Obolus bezahlen. Ja. Aber es ist bezahlbar, es ist jetzt nicht, also ihr müsst nicht die komplette Miete bezahlen. Nein, wir müssen nicht die komplette Miete. Ich weiß jetzt nicht so genau, was wir bezahlen, aber das ist schon noch bezahlbar. Ja. Ja, aber mein Hauptsport ist eigentlich die Leichtathletik. Ist jetzt auch nichts, was man einfach so in der Heide nur macht. Du bist ja auch im Verein. Ja, das finde ich aber auch schön, muss ich sagen, im Verein zu sein. Einfach mal, das ist wieder soziale Kontakte pflegen. Ich glaube, das ist einfach mal wichtig. Naja, für mich ist eben so ein bisschen die Frage, also es gibt diesen großen Sport, der organisiert ist und der kommerziell vermarktet wird, ne, der dann in der Zeitung steht, wo es um Erfolge geht. Ja. Es gibt den eher breiten Sport, der aber schon auch so funktioniert, also man braucht eine Mannschaft oder man braucht dann eben doch Trainingsmöglichkeiten. Das ist ja bei uns auch so definitiv. Genau. Und die Frage ist, macht eine Sportstadt vielleicht auch aus, dass es ganz niederschwellige Angebote gibt, dass ich einfach irgendwo hingehen kann und Fußball auf der Peisung spielen kann. Also auf der Peisung sowieso, aber dass ich da auch einen halbwegs gepflegten Platz habe und ohne große Hürden, ohne dass ich in den Verein gehe. Gibt es sowas? Aber ich glaube, sowas gibt es. Ja? Also ich würde sagen, es gibt zum Beispiel, glaube ich, zum Beispiel im Polizeipark, gibt es zumindest, weiß ich, einen Basketballkorb und glaube auch so einen kleinen Bolzplatz, wo man bolzen kann. Das gibt es im Paulusviertel, das ist ein Spielplatz, neben dem Spielplatz ist glaube ich auch so ein kleiner Bolzplatz. Ich glaube, da gibt es schon verschiedene. Oder im Stadtpark, da ist eine Beachvolleyballanlage, wo man sich einfach hingehen kann und treffen kann und wo man ein bisschen Volleyball spielen kann. Also oder am Thüringer Bahnhof, da gibt es auch ganz viele, so auch für Skater und sowas, so Möglichkeiten. Also könnte man schon sagen, es ist eine Stadt, in der Breitensport funktioniert. Sowas gibt es, also funktioniert schon, das gibt es schon. Ja, letztendlich. Das wollte ich schon sagen. Du hast vorhin gesagt, so im Nebensatz, es gibt auch Sportarten, die man entdecken kann und die sind spannend und die kennt überhaupt keiner. Was denkst du da? Ich habe letzten Wochenende einen Skike-Kurs mitgemacht. Okay, was ist das? Das ist sowas Ähnliches wie Inline-Skates fahren, nur mit robusteren Rollen und man steht zwischen zwei Rollen. Die sind auch teilweise luftbereift, das heißt, es ist etwas geländegängiger. Es ist nicht ganz so, man ist nicht nur an Asphalt gebunden, man kann auch auf Schotter oder sowas, man kann auch mal leichte Waldwege, aber so wie dann größere Wurzeln, dann ist das auch schon nicht mehr möglich. Es ist eine Art Sommerski letztendlich so ein bisschen. Aber Sommerski stelle ich mir jetzt wieder ganz lustig vor. Ja, aber es hat sich, also wir haben uns auch mit dem Trainer dann unterhalten und das hat sich nicht rentiert. Also nicht genug Leute? Nicht genug Leute. Man braucht eben Ausrüstung. Man braucht Ausrüstung. Ja, nicht viel, aber man braucht ja Ausrüstung. Ja, am einfachsten ist ja doch immer noch Sportschuhe anziehen und in den Wald zu gehen und loszurennen. Ich habe kürzlich von einer Sportart gehört, die jetzt neu etabliert wird in Halle? Cricket. Cricket? Es gibt jetzt das erste Cricket-Team. Aber Cricket wird auch in England gespielt, oder? Hm, genau. Genau. Ja. Würde dich sowas interessieren? Also ich weiß jetzt nicht so genau, wie man Cricket spielt. Ich auch nicht. Aber es muss höllisch kompliziert sein, habe ich gehört. Aber ich glaube, man bewegt sich nicht so viel, oder? Also für mich so. Na, es ist so wie Rugby, ne? Also so mit rumrennen. Also jemand wirft einen Ball und jemand muss den irgendwo hinschießen und dann muss man rennen. Muss man schon so viel rennen, ja? Ich glaube, man muss rennen. Also ausprobieren würde ich das auf jeden Fall, weil ich bin sowieso, also ich probiere gerne neue Sachen aus. Wenn ich nicht gerade Bungee-Jumping machen muss oder sowas, das würde ich nie machen. Aber jetzt mal sowas, also würde ich sofort ausprobieren. Na also ob es meine Sportart wäre, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also kann ich dir nur Cricket empfehlen. Cricket. Macht der SV Einheit. Vielleicht gehen wir da mal zusammen hin. Das wäre in der Sommerpause. Mhm. Was hast du sonst noch so vor im Sommer an kulturellen oder sportlichen Highlights? Kulturellen weiß ich nicht, da sind wir überrascht immer so. Das mache ich immer dann recht spontan. Also ich habe jetzt nicht auch so eine großen Ziele. Ansonsten gehe ich eine Woche in die Dolomiten wandern. Also ich mache gar nicht in Halle. Nö. Aber ansonsten bin ich ja im Sommer viel in Halle und werde auch viel in Halle draußen sein, in der Natur und auch im Kino. Also ich bin auch so ein Kinogänger. Sommerkino. Mal Nordbad sehen. Macht ja immer Sommerkino, oder? Naja, ich glaube, es hat schon die letzten zwei Jahre kein Sommerkino mehr gemacht. Echt? Ja, ich weiß nicht so genau. Aber ich habe gehört, dass es dieses Jahr eventuell wieder auf der Peisnitz Sommerkino geben soll. Ja, ist ja, die Bühne hat ja einen neuen Betreiber. Der hat das vor. Das soll aber auch nicht ganz so preiswert sogar sein, so eine Filme zu beschaffen und sowas. Mal gucken, ob es wird. Das wäre jetzt ein Geheimsommertipp. Oder vielleicht auch kein Geheim, aber ein Sommertipp. Ein Sommertipp, wenn es denn so weit kommt. Was ich total schön finde, dieses Klassik-Picknick, Open Air oder sowas, das finde ich auch so eine tolle Sache, was man so auf der Peisnitz sagt. So, dass man die Peisnitz auch nutzt und sowas und die Bühne noch nutzt für solche Sachen, das finde ich. Ja, das ist auch schön und das ist auch schön in Halle. Ich bedanke mich erstmal für die Tipps und dafür, dass du mit mir gesprochen hast. Danke. Guten Abend. Ja, danke.